Messer in meiner Brust. Oh weh, da schneit so tief in jede Freud und jede Lust. So tief, es schneit so weh und tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? Nimm hält Ruhe, nimm hält Rast. Nicht bei Tag noch bei Nacht, wenn ich schlief. Oh weh, oh zwei blaue Augen stehen. Oh weh, oh weh. Wenn ich im gelben Felde geh, von fern das blonde Haar im Winde wehen. Oh weh, oh weh. Wenn ich aus dem Traum auffall und höre klingen,